Es folgten weitere Vorträge und ein Abendessen. Von einem Saunaboot auf dem See wurden die Teilnehmer hinter den erleuchteten Fenstern fotografiert. Ihre Anwesenheit war damit dokumentiert. Eingeladen hatte ein rechtsextremer Zahnarzt aus Düsseldorf, Gernot Möhrig, der seit den 1970ern rechtsextreme Netzwerke organisiert. Er hatte eingeladen als Düsseldorfer Forum, ein ominöser Verein, der rechtsextreme Aktivitäten, Seminare und Schulungen bundesweit abhält und unterstützt. Auf dem Einladungsbrief fand sich auch die Unterschrift von Hans-Christian Limmer, einem Unternehmer und Investor. Er hatte die bundesweit bekannte Kette Backwerk gegründet und gehörte bis zur Veröffentlichung der Korrektivrecherche zu den Anteilseignern von Hans im Glück und Potsalat. Beide trennten sich mittlerweile von dem Unternehmer. Im Landhaus Adlon selbst war Limmer nicht dabei. Dem Zahnarzt Möhrig ging es nicht nur um die Vorstellung des Masterplans, sondern auch um Geld. Jeder Teilnehmer sollte 5.000 Euro entweder auf ein neutrales Konto spenden, das, wie Möhrig auf der Veranstaltung später sagte, seinem Schwager gehöre, oder aber das Geld Möhrigs Frau privat geben, was aber wohl nicht jeder tat. Möhrig setzte sofort zu Beginn der Veranstaltung das Leitmotiv des Abends. Zu den Themen Corona, Russland, Ukraine, Israel hätten die Rechten verschiedene Meinungen, aber all das sei nicht wichtig. Die einzige Frage, die sie zusammenführe, sei die Frage nach der Remigration, ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht. Die AfD-Akteure. In dem Hotel in der Nähe von Potsdam trafen sich nicht nur ein paar verirrte Rechtsextreme, die bizarre Thesen diskutierten. Es waren dort auch hochrangige AfDler zugegen. Es kam die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy, es kam der Fraktionsvorsitzende von Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund, es kam auch Roland Hartwig, die damalige rechte Hand der Parteivorsitzenden Alice Weidel. Hartwig ist kein Politiker aus der ersten Reihe, aber der großgewachsene Mann hat das, was viele AfDler vermissen lassen, weltmännisches Auftreten und Erfahrungen in einem milliardenschweren Industriekonzern. Als Chefsyndikus war er bei der Bayer AG für Patente zuständig. Hartwig kommt aus dem mitgliederstärksten Landesverband der AfD, dem von NRW. 2017 schaffte es Hartwig, den man lange für einen moderaten Bürgerlichen hielt, in NRW für die AfD in den Bundestag. Er galt als Unterstützer des AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der sich nach dem Weggang von Frauke Petri immer mehr der rechtsextremen Übernahmeversuche erwehren musste. Es drohte die Überwachung durch den Verfassungsschutz. Das wollte Meuthen verhindern und Hartwig sollte ihm dabei helfen. Er leitete die Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. Vor allem hatte Meuthen Andreas Kalbitz aus Brandenburg im Auge.